Binghams Idee erregte einiges Aufsehen. Der Schriftsteller und Journalist David Graham Phillips war berühmt geworden, weil er einen Korruptionsskandal im Senat aufgedeckt hatte. Nun witterte er einen neuen Fall von Machtmissbrauch und zeterte in der New York Times: »Dank der an guter Staatsführung nicht interessierten New Yorker ist unsere Polizei heutzutage zu großen Teilen ein Werkzeug der Erpressung und Unterdrückung. Eine Geheimpolizei würde das nur schlimmer machen.« Die Black Hand war böse, wie er einräumte, doch Binghams Geheimdienst wäre eine Gefahr für die Demokratie. »Ich erkenne nichts Politisches. Keine schwere Gefahr für freie Institutionen, in den Taten ignoranter, wahnsinniger Kreaturen, die aus schäbigen Dachstuben kriechen, um mit Dynamitstangen Amok zu laufen. Sie derart ernst zu nehmen, ihre Mordlust als Propaganda zu bezeichnen, kommt mir hysterisch vor.« William Randolph Hearst pflichtete ihm bei. Sein Evening Journal nahm den Vorschlag gründlich auseinander. »Wenn Mr. Bingham die Polizei nach seinem Gutdünken einsetzt«, warnte ein Leitartikel, »was soll ihn dann morgen daran hindern, sich von Mr. Rockefeller zur Ermittlung gegen eine andere Gruppe Bürger bezahlen zu lassen, gegen Gewerkschafter zum Beispiel, widerspenstige Abgeordnete oder sonst jemanden?« Man würde, fand Hearst, nur den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Sogar im fernen Nashville wurde heftig über die Sache diskutiert. Dort stellte sich eine Zeitung hinter Bingham. Tatsache ist, hieß es darin, dass New Yorker Detectives stärker im Rampenlicht stehen als der Bürgermeister. Selbst wenn einer in Zivil losgeht, nicken ihm die Streifenpolizisten zu, Straßenbahnschaffner lassen ihn umsonst mitfahren, Hotelpagen erkennen ihn, Hausmeister grüßen ihn, Stiefelputzer sehen sich eifrig nach dem von ihm Verfolgten um, Politiker klopfen ihm gönnerhaft auf die Schulter, Friseure halten beim Shampoonieren inne, Pfandleiher werden nervös, Fassadenkletterer huschen in den nächsten Saloon und ihre Kumpane fragen sich still, was er wohl vorhaben mag. Mit anderen Worten, Petrosino und seine Leute waren zu berühmt für ihren Job geworden. Dass man Binghams erstaunlichen Vorschlag, eine nur einem einzigen Mann unterstellte Geheimpolizei in der größten Stadt Amerikas, tatsächlich in Erwägung zog, spricht Bände über die Angst der Menschen. Der Plan entsprang unmittelbar dem gescheiterten Krieg gegen die Black Hand. Inzwischen schien der Bund sich für die Polizei nicht einmal mehr zu interessieren. Einer der Drohbriefe, die der berühmte Großwildjäger und Prohibitionsbefürworter C.D. Searcy im Winter 1908 erhielt, riet ihm, er solle sich schon mal selbst Lebewohl sagen, denn wir sind Hunderte. Spöttisch ging es weiter. Und jetzt laufen sie schnell zu ihren einzigen Freunden, den Detectives. Vielleicht können die ihnen ja helfen, zumindest dabei, die Lichter ausgeblasen zu bekommen.